Der Vorsitzende des Kabinetts der TVRK Park Bong-ju besuchte mehrere Einheiten im Bezirk Nord-Pyongan. Bei der Besichtigung der Papierabteilung der Chemiefaserfabrik Sinozu, der Strickfadenabteilung der Textilfabrik Sinozu, der Grube Pungnyon des Bergwerkes Pungnyon und der weiteren informierte er sich ausführlich über ihre Ziele im 200-Tage-Kampf und die Ausführung der täglichen Kampfpläne der betreffenden Einheiten und berief eine Beratung ein. Auf der Beratung wurden praktische Maßnahmen ergriffen. Und beim Rundgang durch das Chemiewerk Pongfa beriet er über die Verstärkung der Selbst- und Eigenständigkeit der Volkswirtschaft. Zuvor suchte der Regierungschef den Bauplatz der Sauerstoffabrik für Gesundheitswesen und die Kinderklinik Ongryu auf.